Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Ja, das schon, erklärte es für die erste Notwendigkeit, Fühlung zu nehmen mit dem Herrn Regierungspräsidenten von Vulko. Streng vertraulich, setzte der Bürgermeister hinzu und zwinkerte. Diederich bedauerte, dass die Netziger Zeitung, das größte Organ der Stadt, sich im freisinnigen Fahrwasser bewege. So ein Judenblatt, sagte Jadasohn, wohingegen das regierungstreue Kreisblatt in der Stadt fast ohne Einfluss sei. Aber der alte Klüsing in Gausenfeld lieferte das Papier für beide Blätter. Es schien Diederich nicht unmöglich, durch ihn, der in der Netziger Zeitung Geld hatte, ihre Haltung zu beeinflussen. Er musste Angst bekommen, sonst das Kreisblatt zu verlieren, denn es gibt ja noch eine Papierfabrik in Netzig, sagte der Bürgermeister und schmunzelte. Da trat das Zimmermädchen ein und verkündete, sie müsse nun den Tisch zum Mittagessen decken. Die gnädige Frau werde gleich zurück sein. Und auch die Frau Hauptmann, setzte sie hinzu. Bei der Nennung dieses Titels erhob der Bürgermeister sich sofort. Wie er seine Gäste hinausgeleitete, hielt er den Kopf gesenkt und war, trotz der genossenen Schnäpse, ganz milchfarben. Auf der Treppe zog er Diederich am Ärmel. Ja, das Sohn war zurückgeblieben und man hörte das Mädchen leise kreischen. An der Haustür läutete es schon. »Mein lieber Herr Doktor«, wisperte der Bürgermeister, »Sie haben mich doch nicht missverstanden. Bei alledem habe ich natürlich einzig das Interesse der Stadt im Auge. Mir liegt es selbstverständlich ganz fern, irgendetwas zu unternehmen, worin ich mich nicht einig weiß, mit den Körperschaften, an deren Spitze zu stehen, ich die Ehre habe.« Er blinzelte eindringlich. Bevor Diederich sich besonnen hatte, betraten die Damen das Haus. Und der Bürgermeister ließ Diederichs Ärmel los, um ihnen entgegenzueilen. Seine Frau, verhutzelt und mit Sorgenfalten, hatte kaum Zeit, die Herren zu begrüßen. Sie musste die Kinder trennen, die einander prügelten. Ihre Mutter aber, einen Kopf höher und noch jugendlich, musterte streng die geröteten Gesichter der Frühstücksgäste. Dann schritt sie junonisch auf den Bürgermeister zu, den man kleiner werden sah. Assessor Dr. Jadassohn hatte sich schon von dann gemacht. Diederich vollführte formelle Verbeugungen, die unerwidert blieben, und eilte hinterdrein. Ihm war aber beklommen, er sah unruhig auf der Straße umher, hörte nicht, was Jadassohn sagte, und plötzlich kehrte er um. Er musste mehrmals und heftig läuten, denn drinnen war großer Lärm. Die Herrschaften standen noch am Fuß der Treppe, auf der die Kinder sich schreiend umherstießen, und sie debattierten. Die Frau Bürgermeister wünschte, dass ihr Gatte beim Schuldirektor etwas gegen einen Oberlehrer unternehme, der ihren Sohn schlecht behandelte. Dagegen forderte die Frau Hauptmann von ihrem Schwiegersohn, er solle den Oberlehrer zum Professor ernennen, denn seine Frau habe den größten Einfluss im Vorstand der Bethlehem-Stiftung für gefährdete Mädchen. Der Bürgermeister beschwor sie abwechselnd mit den Händen. Endlich konnte er ein Wort anbringen. Einerseits, sagte er, aber da hatte Diederich ihn am Ärmel ergriffen. Nach vielen Entschuldigungen in der Richtung der Damen zog er ihn beiseite und er flüsterte bebend, »Verehrter Herr Bürgermeister, es liegt mir daran, Missverständnissen vorzubeugen. Ich darf daher wiederholen, dass ich ein durchaus liberaler Mann bin.« Dr. Scheffelweis versicherte flüchtig, dass er hiervon gerade so überzeugt sei wie von seiner eigenen gut-liberale Gesinnung. Schon ward er abgerufen und Diederich verließ, ein wenig erleichtert, das Haus. Ja, das Sohn erwartete ihn grinsend. »Sie haben wohl Angst gehabt. Lassen Sie nur. Mit unserem Stadtoberhaupt kompromittiert sich niemand. Er ist immer wieder liebe Gott mit den stärksten Bataillonen. Heute wollte ich nur feststellen, wie weit er sich schon mit Herrn von Vulko eingelassen hat. Steht nicht übel. Wir können uns ein Stück vorwagen.« »Vergessen Sie bitte nicht«, sagte Diederich mit Zurückhaltung, »dass ich in der Netziger Bürgerschaft zu Hause und natürlich auch liberal bin.« Ja, das Sohn sah ihn von der Seite an. »Neutotonia?«, fragte er. Und als Diederich sich erstaunt umwandte, »wie geht es denn meinem alten Freund Wiebel?« »Sie kennen ihn?« »Er war mein Leibbursch.« »Kennen? Ich habe mit ihm gehangen. Dietrich ergriff die Hand, die Jadas Sohn hinhielt. Sie schüttelten einander kraftvoll. »Na dann! Na also!« Und Arm in Arm gingen sie in den Ratskeller Mittagessen. Dort war es einsam und dämmerig. Hinten ward für sie das Gas angezündet, und bis die Suppe kam, machten sie alte Kommilitonen ausfindig. Der dicke Delitzsch. Dietrich berichtete mit der Genauigkeit eines Augenzeugen über seinen tragischen Tod. Das erste Glas Rauenthaler weihten sie still seinem Angedenken. Es zeigte sich, dass auch Jadas Sohn die Februarkrawalle mitgemacht und damals die Macht verehren gelernt hatte, wie Dietrich. »Seine Majestät hat einen Mut bewiesen«, sagte der Assessor, »dass er dem schwindlig werden konnte. Mehrmals habe ich weiß Gott geglaubt.« Er stockte. Sie sahen schaudernd einander in die Augen. Um über die entsetzliche Vorstellung hinwegzukommen, erhoben sie die Gläser. »Gestatte mir«, sagte Jadasohn. »Ziehe gleich mit«, erwiderte Dietrich. Und Jadasohn: »Werte lieben mit eingeschlossen.« Und Dietrich: »Werde zu Hause davon zu rühmen wissen.« Dann ließ sich Jadasohn, obwohl sein Essen kalt ward, auf eine ausführliche Würdigung des kaiserlichen Charakters ein. Die Philister, Nörgler und Juden mochten an ihm aussetzen, was sie wollten. Alles in allem war unser herrlicher junger Kaiser die persönlichste Persönlichkeit, von erfreulicher Impulsivität und ein höchst origineller Denker. Dietrich glaubte, dies auch schon festgestellt zu haben, und nickte befriedigt. Er sagte sich, dass das Äußere eines Menschen zuweilen trüge und dass die deutsche Gesinnung nicht notwendig von der Größe der Ohren abhänge. Sie leerten ihre Gläser auf den glücklichen Ausgang des Kampfes für Thron und Altar gegen den Umsturz in jeder Form und Verkleidung. So gelangten sie wieder zu den Zuständen in Netzig. Sie waren sich einig darin, dass der neue nationale Geist, für den es die Stadt zu erobern galt, kein anderes Programm brauche als den Namen seiner Majestät. Die politischen Parteien waren alter Trödel, wie seine Majestät selbst gesagt hatte. »Ich kenne nur zwei Parteien, die für mich und die wider mich«, hatte er gesagt. Und so war es. In Netzig überwog leider noch die Partei, die gegen ihn war. Aber das sollte sich ändern. Und zwar, dies war Dietrich klar, vermittels des Kriegervereins. Jadasohn, der ihm nicht angehörte, übernahm es gleichwohl, Dietrich mit den leitenden Persönlichkeiten bekannt zu machen. Da war vor allem Pastor Zillig, ein Chorbruder von Jadasohn, ein echt deutscher Mann. Gleich nachher wollten sie ihn besuchen. Sie tranken auf sein Wohl. Auch auf seinen Hauptmann trank Dietrich, den Hauptmann, der aus einem strengen Vorgesetzten sein bester Freund geworden war. »Das Dienstjahr ist doch das Jahr, das ich aus meinem Leben am wenigsten missen möchte.« Unvermittelt und schon ziemlich gerötet rief er aus: »Und solche erhebenden Erinnerungen möchten diese Demokraten uns verickeln.« Der alte Buck. Dietrich konnte sich plötzlich nicht fassen vor Wut. Er stammelte: »Am Dienen will solch ein Mensch uns hindern. Er sagt, wir sind Knechte, weil er mal Revolution gemacht hat.« »Das ist ja schon nicht mehr wahr«, sagte Jadasohn. »Darum sollen wir uns wohl alle zum Tode verurteilen lassen. Hätten sie ihn wenigstens geköpft. Die Hohenzollern sollen uns schlecht bekommen sein.« »Ihm sicher«, sagte Jadasohn und tat einen großen Zug. »Aber ich stelle fest«, Dietrich rollte die Augen, »dass ich all seinen lästerlichen Unfug nur angehört habe, um mich darüber zu unterrichten, wes Geistes Kind er ist. Ich nehme Sie zum Zeugen, Herr Assessor. Wenn der alte Intrigant jemals behaupten sollte, dass ich sein Freund bin und seine infamen Majestätsbeleidigungen gebilligt habe, dann nehme ich Sie zum Zeugen, dass ich gleich heute protestiert habe.« Der Schweiß brach ihm aus, denn er dachte an die Sache mit der Baukommission und an den Schutz, den er bei ihr genießen sollte. Unvermittelt warf er ein Buch auf den Tisch, ein kleines, fast quadratisches Buch, und stieß ein Hohngelächter dabei aus. »Dichten tut er auch!« Jadasohn blätterte. »Turnerlieder aus der Gefangenschaft, ein Hoch der Republik, und am Weiher lag ein Jüngling, trübselig anzuschauen.« »Stimmt, so waren die. Sträflinge versorgen und an den Grundlagen rütteln. Sentimentaler Umsturz, Gesinnung verdächtig und Haltung schlapp. Da stehen wir, Gott sei Dank, anders da.« »Das wollen wir hoffen«, sagte Dietrich. In der Verbindung haben wir Mannhaftigkeit und Idealismus gelernt. Das genügt, da erübrigt sich das Dichten. Fort mit euren Altarkerzen, deklamierte Jadason. Das ist etwas für meinen Freund Zillig. Jetzt hat er sein Schläfchen hinter sich, wir können losgehen. Sie fanden den Pastor beim Kaffee. Er wollte Frau und Tochter sogleich hinausschicken. Jadason hielt die Hausfrau galant zurück und versuchte auch dem Fräulein die Hand zu küssen, aber sie wandte ihm den Rücken. Dietrich, sehr aufgeheitert, bat die Damen dringend zu bleiben, und ihm gelang es. Er erklärte ihnen, dass Netzig nach Berlin beträchtlich still wirke. »Die Damenwelt ist auch noch zurück, mein Ehrenwort, gnädiges Fräulein. Sie sind hier die Erste, die ruhig unter den Linden spazieren gehen könnte, und kein Mensch würde merken, dass Sie aus Netzig sind.« Darauf erfuhr er, dass sie wirklich einmal in Berlin gewesen war und sogar bei Ronacher. Dietrich zog hieraus Vorteil. Er erinnerte sie an ein dort gehörtes Couplet, das er ihr aber nur ins Ohr sagen könne. »Unsere lieben, süßen Damen zeigen alles, was sie haben.« Da sie einen dreisten Seitenblick warf, streifte er mit dem Bart ihren Hals. Sie sah ihn flehend an, worauf er ihr erst recht versicherte, dass sie ein reizender Käfer sei. Sie flüchtete mit geschlossenen Augen zu ihrer Mutter, die alles überwacht hatte. Der Pastor war mit Jadason in ernstem Gespräch. Er klagte, dass der Kirchenbesuch in Netzig unerhört vernachlässigt werde. »Am Sonntag Jubilate, verstehen Sie wohl, am Sonntag Jubilate habe ich vor dem Küster und drei alten Damen aus dem Jungfrauenstift predigen müssen. Die anderen hatten Influenza.« Jadason sagte, bei der lauen, um nicht zu sagen feindseligen Haltung, die die herrschende Partei den kirchlichen und religiösen Dingen gegenüber einnimmt, muss man sich über die drei alten Damen wundern. Warum besuchen Sie nicht lieber die freigeistigen Vorträge des Doktors Heuteufel? Da schnellte der Pastor vom Stuhl. Sein Bart schien aufzuschäumen, so sehr schnob er, und sein Gehrock warf wilde Falten. »Herr Assessor«, brachte er hervor, »dieser Mensch ist mein Schwager, und die Rache ist mein«, spricht der Herr. »Aber obwohl dieser Mensch mein Schwager und meiner leiblichen Schwester Mann ist, kann ich den Herrn nur anflehen, ja mit gerungenen Händen anflehen, dass er von seinem Rachestrahl Gebrauch mache, denn sonst würde er eines Tages genötigt sein, Pech und Schwefel auf ganz Netzig regnen zu lassen. Kaffee, verstehen Sie, Kaffee gibt Heuteufel den Leuten umsonst, damit sie kommen und ihre Seele von ihm fangen lassen. Und dann erzählt er ihnen, die Ehe sei kein Sakrament, sondern ein Vertrag, als ob ich mir einen Anzug bestelle. Der Pastor lachte vor Erbitterung. Pfui, sagte Dietrich mit tiefer Stimme. Und indes Jadason den Pastor seines positiven Christentums versicherte, begann Dietrich schon wieder, im Schutz eines Sessels, sich Käthchen handgreiflich zu nähern. »Fräulein Käthchen«, sagte er dabei, »ich kann Ihnen auf das Bestimmteste erklären, dass für mich die Ehe tatsächlich ein Sakrament ist.« Käthchen erwiderte, »schämen Sie sich, Herr Doktor, ihm ward heiß. Machen Sie nicht solche Augen.« Käthchen seufzte. »Sie sind schrecklich raffiniert. Wahrscheinlich sind Sie auch nicht besser als der Herr Assessor Jadason. Ihre Schwestern haben mir schon erzählt, was Sie in Berlin alles angestellt haben. Sind doch meine besten Freundinnen. Dann werde man sich doch bald wiedersehen. Ja, in der Harmonie. Aber Sie brauchen nicht zu denken, dass ich Ihnen irgendetwas glaube. Sie sind ja mit Guste Deimchen zusammen am Bahnhof angekommen.« »Was das beweise?«, fragte Dietrich. Er protestierte gegen alle Folgerungen, die man aus dieser rein zufälligen Tatsache etwa ziehen wolle. »Fräulein Deimchen sei übrigens verlobt.« »Ach, die«, machte Käthchen, »die geniert das nicht. Sie ist so grässlich kokett.« Auch die Frau Pastor bestätigte es. Noch heute habe sie Guste in Lackschuhen und lila Strümpfen gesehen. Das verspreche nichts Gutes. Käthchen verzog den Mund. Na, und die Erbschaft? Dieser Zweifel machte, dass Dietrich bestürzt verstummte. Der Pastor hatte dem Assessor soeben die Notwendigkeit zugegeben, die Lage der christlichen Kirche in Netzig einmal näher mit den Herren zu erörtern, und verlangte von seiner Frau den Mantel und den Hut. Auf der Treppe war es schon dunkel. Da die beiden anderen vorangingen, konnte Dietrich noch einmal Käthchens Hals überfallen. Sie sagte ersterbend, »So mit dem Bartkitzeln tut keiner in Netzig.« Was ihm zuerst schmeichelte, gleich darauf aber gab es ihm peinliche Vermutungen ein. So ließ er Käthchen einfach los und verschwand. Ja, das Sohn erwartete ihn unten. Er sagte leise, »Nur Mut, der Alte hat nichts gemerkt und die Mutter tut so.« Er zwinkerte aufdringlich. An der Marienkirche vorüber wollten die drei Herren den Markt erreichen. Der Pastor blieb aber stehen. Mit einer Kopfbewegung deutete er hinter sich. Die Herren wissen wohl, wie die Gasse heißt, links von der Kirche unter dem Bogen. Dies schwarze Loch von einer Gasse oder vielmehr das gewisse Haus darin. »Klein Berlin«, sagte Janas Sohn, denn der Pastor ging nicht weiter. »Klein Berlin«, wiederholte er schmerzlich lächelnd und noch einmal mit der Gebärde heiligen Zornes, so dass mehrere Leute sich umsahen. »Klein Berlin, im Schatten meiner Kirche, solch ein Haus. Und der Magistrat will mich nicht hören, er spottet meiner, aber er spottet noch eines anderen.« Damit setzte sich der Pastor wieder in Bewegung. »Und der lässet seiner nicht spotten.« Auch Jadas Sohn war der Meinung, dass er seiner nicht spotten lasse. Dietrich aber sah, indes seine Begleiter sich ereiferten, vom Rathaus her Guste Deimchen nahen. Er neigte formvoll den Hut vor ihr und sie lächelte schnippisch. Ihm fiel auf, dass Käthchen Zillig gerade so weißblond war und auch diese kleine, frech eingedrückte Nase hatte. Eigentlich war es gleich, ob die oder die. Guste freilich zeichnete sich durch eine handliche Breite aus, und die lässt sich nichts gefallen. Gleich hat man eine Ohrfeige. Er wandte sich um nach Guste. Von hinten war sie außerordentlich rund und wackelte. In diesem Augenblick war es für Dietrich entschieden. Die oder keine. Die beiden anderen hatten sie nachträglich auch bemerkt. »War das nicht das Töchterchen der Frau Oberinspektor Deimchen?«, fragte der Pastor. Und er setzte hinzu, »Unsere Bethlehem-Stiftung für gefährdete Jungfrauen wartet noch immer auf die Zuwendung der Guten. Ob Fräulein Deimchen zu den Guten gehört? Die Leute sagen, sie habe 1 Million geerbt.« Ja, das Sohn beeilte sich, dies für weit übertrieben zu erklären. Dietrich widersprach. Er kenne die Verhältnisse. Der verstorbene Onkel habe mit Sichorie noch viel mehr verdient, als man glaube. Er behauptete es so lange, bis der Assessor ihm verhieß, er werde durch das Gericht in Magdeburg die Wahrheit in Erfahrung bringen. Darauf schwieg Dietrich, zufriedengestellt. »Übrigens«, sagte ja das Sohn, »fällt das Geld doch nur an die Bux, will sagen an den Umsturz.« Aber Dietrich wollte auch hierüber besser unterrichtet sein. »Fräulein Deimchen und ich sind nämlich zusammen hier angekommen«, sagte er versuchsweise. »Ach so«, machte ja das Sohn, »darf man etwa gratulieren?« Dietrich hob die Achseln wie bei einer Taktlosigkeit. Ja, das Sohn entschuldigte sich. Er habe nur geglaubt, der junge Buck. »Wolfgang?«, fragte Dietrich. »Mit dem war ich in Berlin täglich zusammen. Er lebt dort mit einer Schauspielerin.« Der Pastor räusperte sich missbilligend. Da man eben auf den Theaterplatz gelangte, sah er streng hinüber. Er versetzte, »Klein Berlin liegt wohl bei meiner Kirche, aber doch wenigstens in einem dunklen Winkel. Dieser Tempel der Sittenlosigkeit brüstet sich auf offenem Platz. Und unsere Söhne und Töchter«, er zeigte nach dem Bühneneingang, wo einige Mitglieder des Theaters standen, »streifen mit dem Ärmel an Buhldirnen.« Dietrich erklärte dies mit bekümmerter Miene für tief bedauerlich, während Janas Sohn sich über die Netziger Zeitung entrüstete, die frohlockt hatte, weil in den Stücken der letzten Saison 4 uneheliche Kinder vorgekommen seien und die das für einen Fortschritt hielt. Inzwischen bogen sie in die Kaiser-Wilhelm-Straße und hatten verschiedene Herren zu grüßen, die eben das Haus der Loge betraten. Als sie die tiefgezogenen Hüte wieder aufgesetzt hatten und vorüber waren, sagte Jadas Sohn, »Man wird sich die Herrschaften merken müssen, die den freimaurerischen Unfug noch mitmachen. Seine Majestät missbilligt ihn entschieden. Von meinem Schwager Heuteufel wundert mich selbst das gefährlichste Sektenwesen nicht«, erklärte der Pastor. »Nun, und der Herr Lauer?«, meinte Dietrich. Ein Mensch, der sich nicht entblödet, seine Arbeiter am Gewinn zu beteiligen, dem ist alles zuzutrauen. Das Unerhörteste, behauptete Jadassohn, ist doch, dass Herr Landgerichtsrat Fritzsche sich in dieser Judengesellschaft zeigt. Ein königlicher Landgerichtsrat, Arm im Arm mit dem Wucherer Kohn. »Na, wie heißt Kohn?« machte Jadassohn und steckte den Daumen unter die Achsel. Dietrich sagte, »da er ja mit der Frau Lauer...« Er brach ab und erklärte, dann begreife er allerdings, dass diese Leute vor Gericht immer Recht bekämen. Sie halten zusammen und schmieden Ränke. Pastor Zillig murmelte sogar etwas von Orgien, die sie in dem Haus dort feiern sollten und bei denen schon unaussprechliche Dinge vorgekommen waren. Aber Jadassohn lächelte bedeutsam. Nun, glücklicherweise sieht ihnen Herr von Vulko gerade in die Fenster hinein. Und Dietrich nickte beifällig zu dem Gebäude der Regierung hinüber. Gleich daneben, vor dem Bezirkskommando, ging ein Wachtposten auf und ab. »Da lacht einem doch das Herz, wenn man das Gewehr so eines braven Burschen blinken sieht«, rief Dietrich aus. »Damit halten wir die Bande in Schach.« Das Gewehr blinkte freilich nicht, denn es ward dunkel. Schon schoben sich Abteilungen heimkehrender Arbeiter durch das abendliche Gedränge. Jadassohn schlug einen Dämmerschoppen bei Klapsch vor, gleich um die Ecke. Dort war es gemütlich, zu dieser Stunde kam niemand hin. Auch war Klapsch ein Gutgesinnter, der dem Pastor, in der seine Tochter das Bier brachte, seinen heißen Dank aussprach für die segensreiche Arbeit, die er in der Bibelstunde an seinen Jungen vollbringe. Der Älteste hatte zwar doch wieder Zucker gestohlen, dafür aber hatte er nachts nicht schlafen können, sondern seine Sünde Gott so laut gebeichtet, dass Klapsch es hörte und ihn durchprügeln konnte. Von da kam das Gespräch auf die Beamten der Regierung, die Klapsch mit Frühstück versorgte und von denen er berichten konnte, wie sie am Sonntag die Kirchzeit verbrachten. Jadassohn machte sich Notizen und gleichzeitig verschwand seine Hand hinter Fräulein Klapsch. Dietrich besprach mit Pastor Zillig die Gründung eines christlichen Arbeitervereins. Er verhieß, wer von meinen Leuten nicht rein will, fliegt. Diese Aussichten heiterten den Pastor auf. Nachdem Fräulein Klapsch mehrmals Bier und Cognac gebracht hatte, befand er sich in demselben Zustand hoffnungsvoller Entschlossenheit, den seine beiden Gefährten im Laufe des Tages erreicht hatten. »Mein Schwager Heutteufel«, rief er und schlug auf den Tisch, »soll so viel von der Affenverwandtschaft predigen, wie er will. Ich krieg meine Kirche doch wieder voll.« »Nicht nur ihre«, beteuerte Dietrich. »Na, es gibt nun mal zu viele Kirchen in Netzig«, gestand der Pastor. Da sagte Jadassohn schneidend, »zu wenige, Mann Gottes, zu wenige.« Und er nahm Dietrich zum Zeugen, wie in Berlin die Dinge sich entwickelt hatten. Auch dort standen die Kirchen leer, bis seine Majestät selbst eingegriffen hatte. »Sorgen Sie dafür«, hatte er einer Abordnung der städtischen Behörden gesagt, »dass in Berlin Kirchen gebaut werden.« Nun wurden sie gebaut. Die Religion war wieder aktuell. Es kam Betrieb hinein. Und alle, der Pastor, der Kneipwirt, Jadassohn und Dietrich, begeisterten sich für die tiefe Frömmigkeit des Monarchen. Da fiel ein Schuss. Es hat geknallt. Jadassohn sprang zuerst auf. Alle sahen erbleicht einander an. Vor Dietrichs innerem Auge erschien blitzschnell das knochige Gesicht Napoleon Fischers, seines Maschinenmeisters mit dem schwarzen Bart, durch den man die graue Haut sah, und er stammelte, »der Umsturz. Es geht los.« Draußen war Getrappel von Laufenden. Auf einmal griffen alle nach ihren Hüten und rannten hinaus. Die Leute, die sich schon angesammelt hatten, hielten in einem scheuen Bogen von der Ecke des Bezirkskommandos bis an die Treppe der Freimaurerloge. Drüben, wo der Kreis offen stand, lag jemand, das Gesicht nach unten, mitten auf der Straße. Und der Soldat, der vorhin so munter auf- und abgegangen war, stand jetzt unbeweglich vor seinem Schilderhaus. Der Helm hatte sich ihm verschoben, man sah, dass er bleich war, den Mund offen hatte und auf den Gefallenen hinstierte, indes er sein Gewehr beim Lauf hielt und es am Boden schleppen ließ. Im Publikum, zumeist Arbeitern und Frauen aus dem Volk, ward dumpf gemurrt. Plötzlich sagte eine Männerstimme sehr laut, »Oho!« Und darauf trat tiefe Stille ein. Diederich und Jadas Sohn verständigten sich durch einen blassen Blick über das Kritische des Augenblicks. Die Straße herunter lief ein Schutzmann und ihm voraus ein Mädchen, dessen Rock wehte und das schon von Weitem rief: »Da liegt er! Der Soldat hat geschossen!« Sie war angelangt. Sie warf sich auf die Knie. Sie rüttelte den Mann: »Auf! Steh doch auf!« Sie wartete. In seinen Füßen schien es zu zucken. Aber er blieb liegen, Arme und Beine über das Pflaster gestreckt. Da schrie sie los: »Karl!« Es gellte, dass alle auffuhren. Frauen schrien mit, mehrere Männer stürzten vor, die Fäuste geballt. Die Ansammlung war dichter geworden. Zwischen den Wagen, die halten mussten, quoll Nachschub hervor. Und in dem drohenden Gedränge arbeitete das Mädchen sich ab. Unter ihren aufgelösten Haaren, die flatterten, und mit verzerrtem, nassem Gesicht, woraus wohl Geschrei kam, aber man hörte es nicht, der Lärm verschlang es. Der einzige Schutzmann drängte mit ausgebreiteten Armen die Menge zurück. Sie trat sonst auf den Liegenden. Er schrie vergebens gegen sie an, tanzte ihr auf den Füßen und sah sich, den Kopf verlierend, in der Luft nach Hilfe um. Und sie kam. Im Regierungsgebäude ging ein Fenster auf. Ein großer Bart erschien und eine Stimme drang heraus. Eine furchtbare Bassstimme, die jeder, auch wenn er sie noch nicht verstand, durch allen Aufruhr dröhnen hörte wie fernen Kanonendonner. »Vulko«, sagte Jadas Sohn, »na, endlich! Ich verbitte mir das«, tönte es herunter. »Wer erlaubt sich hier vor meinem Hause Lärm zu machen?« Und da es schon ruhiger ward: »Wo ist der Posten?« Jetzt sahen die meisten erst, dass der Soldat sich in sein Schilderhaus zurückgezogen hatte, so tief wie möglich, und nur der Gewehrlauf stand hervor. »Komm rauf, mein Sohn«, befahl der Bass von oben. »Du hast deine Pflicht getan. Er hat dich gereizt. Für deine Tapferkeit wird seine Majestät dich belohnen. Verstanden?« Alle hatten ihn verstanden und waren verstummt, sogar das Mädchen. Umso ungeheurer dröhnte er: »Zerstreut euch sofort, sonst lass ich schießen!« Eine Minute und einige liefen davon. Gruppen von Arbeitern lösten sich los, zögerten, gingen wieder ein Stück weiter mit gesenkten Köpfen. Der Regierungspräsident rief noch hinunter: »Paschke, holen Sie mal einen Doktor!« Dann klappte er das Fenster wieder zu. Im Eingang der Regierung aber ward es lebendig. Plötzlich waren Herren da, die kommandierten. Eine Menge Schutzleute liefen von allen Seiten zusammen, knufften auf das Publikum ein, das noch übrig war, und schrien ganz allein. Diederich und seine Begleiter, die sich hinter ihre Ecke zurückgezogen hatten, sahen drüben auf der Treppe der Loge einige Herren stehen. Jetzt machte Dr. Heuteufel sich zwischen ihnen Platz. »Ich bin Arzt«, sagte er laut, ging rasch über die Straße und beugte sich zu dem Verwundeten. Er wendete ihn um, öffnete ihm die Weste und legte das Ohr an seine Brust. In diesem Augenblick waren alle still. Sogar die Schutzleute schrien nicht mehr. Das Mädchen aber stand da, vorwärts geneigt, die Schultern hinaufgezogen wie unter einem drohenden Schlag, und die Faust am Herzen geballt, als sei es dies Herz, das nun stillstehen sollte. Dr. Heuteufel erhob sich. »Der Mann ist tot«, sagte er. Gleichzeitig bemerkte er das Mädchen, das schwankte. Er griff nach ihr. Aber sie stand schon wieder. Sie sah auf das Gesicht des Toten nieder und sagte nur: »Karl«, noch leiser: »Karl«. Dr. Heuteufel sah umher und fragte: »Was soll mit dem Mädchen geschehen?« Da trat Jadasson hervor. »Assessor Jadasson von der Staatsanwaltschaft«, sagte er, »das Mädchen ist abzuführen. Da ihr Geliebter den Posten gereizt hat, liegt Verdacht vor, dass sie sich an der strafbaren Handlung beteiligt hat. Wir werden die Untersuchung einleiten.« Zwei Schutzleute, denen er winkte, fassten das Mädchen schon an. Dr. Heuteufel erhob die Stimme. »Herr Assessor, ich erkläre als Arzt, dass der Zustand des Mädchens seiner Verhaftung nicht zulässt.« Jemand sagte: »Führen Sie doch auch den Toten ab!« Aber Jadasson krähte: »Herr Fabrikbesitzer Lauer, ich verbitte mir jede Kritik meiner amtlichen Maßnahmen.« Diederich, Inzwischen hatte Zeichen hoher Erregung von sich gegeben. Oh, ah, aber das ist... Er war ganz bleich. Er setzte an, meine Herren, ich bin in der Lage... Ich kenne diese Leute, jawohl, den Mann und das Mädchen. Dr. Häßling, mein Name. Beide waren bis heute in meiner Fabrik beschäftigt. Ich musste sie entlassen wegen öffentlich begangener unsittlicher Handlungen. Aha, machte Jandasson. Pastor Zillig rührte sich. Das ist fürwahr der Finger Gottes, sagte er. Der Fabrikant Lauer hatte sich in seinem grauen Spitzbart heftig gerötet. Seine gedrungene Gestalt war geschüttelt vom Zorn. Über den Finger Gottes lässt sich streiten. Sicher scheint nur, Herr Dr. Häßling, dass der Mann sich zu Ausschreitungen hat hinreißen lassen, weil die Entlassung ihm zu Herzen gegangen ist. Er hatte eine Frau, vielleicht auch Kinder. Sie waren gar nicht verheiratet, sagte Dieterich, seinerseits entrüstet. Ich weiß es von ihm selbst. Was ändert das? Fragte Lauer. Da erhob der Pastor die Arme. »Sind wir denn schon so weit«, rief er, »dass es nichts ändert, ob das sittliche Gesetz Gottes befolgt wird oder nicht?« Lauer erklärte es für unangebracht, auf der Straße und im Augenblick, wo jemand mit behördlicher Billigung totgeschossen worden sei, über sittliche Gesetze zu debattieren. Und er wandte sich an das Mädchen, um ihm Arbeit in seiner Werkstatt anzubieten. Inzwischen war ein Sanitätswagen angelangt. Der Tote ward vom Boden aufgenommen. Wie man ihn aber hineinschob, fuhr das Mädchen aus seiner Starrheit empor, stürzte sich über die Bahre, entriss sie, ehe man es sich versah, den Männern, dass sie niederfiel und zusammen mit dem Toten in ihn verkrampft und unter gellendem Geschrei rollte sie auf das Pflaster. Mit großer Mühe ward sie von dem Leichnam gelöst und in eine Droschke gehoben. Der Assistenzarzt, der den Krankenwagen begleitet hatte, fuhr mit ihr fort. Auf den Fabrikanten Lauer, der mit Heuteufel und den anderen Logenbrüdern weitergehen wollte, trat Jadasson zu, in drohender Haltung. »Einen Augenblick, bitte. Sie äußerten davorhin, dass hier mit behördlicher Billigung, ich nehme die Herren zu Zeugen, dass dies Ihr Ausdruck war, also mit behördlicher Billigung jemand totgeschossen sei. Ich möchte fragen, ob das von Ihrer Seite vielleicht eine Missbilligung der Behörde bedeuten sollte.« »Ach so«, machte Lauer und sah ihn an, »mich möchten Sie wohl auch abführen lassen.« »Zugleich«, fuhr Jadasson mit hoher, schneidiger Stimme fort, »mache ich Sie darauf aufmerksam, dass das Verhalten eines Postens, der ein ihn belästigendes Individuum niederschießt, vor wenigen Monaten, nämlich im Fall Lück, von maßgebender Stelle als korrekt und tapfer bezeichnet und durch Auszeichnungen und Gnadenbeweise belohnt worden ist. Hüten Sie sich vor einer Kritik der allerhöchsten Handlungen.« »Ich habe keine ausgesprochen«, sagte Lauer. »Ausgesprochen habe ich bis jetzt nur meine Missbilligung des Herrn dort mit dem gefährlichen Schnurrbart.« »Wie?« fragte Dieterich, der noch immer die Pflastersteine ansah, wo der Erschossene gefallen war und wo ein wenig Blut lag. Er begriff endlich, dass er herausgefordert war. »Der Schnurrbart wird von seiner Majestät getragen«, sagte er fest. »Es ist die deutsche Barttracht. Im Übrigen lehne ich jede Diskussion mit einem Arbeitgeber ab, der den Umsturz fördert.« Lauer öffnete schon wütend den Mund, obwohl der Bruder des alten Buck, Heuteufel, Kohn und Landgerichtsrat Fritsche ihn fortziehen wollten. Und neben Dieterich reckten sich kampfbereit Jadasson und Pastor Zillig. Da erschien im Eilschritt eine Abteilung Infanterie, sperrte die Straße ab, die ganz geleert war, und der Leutnant, der die Führung hatte, forderte die Herren zum Weitergehen auf. Alle gehorchten schleunigst. Sie sahen noch, wie der Leutnant vor den Wachtposten trat und ihm die Hand schüttelte. »Bravo«, sagte Jadasson. »Und Dr. Heuteufel, morgen kommen nun Hauptmann, Major und Oberst dran, müssen belobigen und dem Kerl Geldgeschenke machen.« »Sehr richtig«, sagte Jadasson. »Aber«, Heuteufel blieb stehen, »meine Herren, verständigen wir uns doch. Hat denn das alles einen Sinn? Nur weil dieser Bauerntölpel keinen Spaß verstanden hat? Ein Witz, ein gutmütiges Lachen nur, und er entwaffnet den Arbeiter, der ihn herausfordern möchte, seinen Kameraden, einen armen Teufel wie er selbst. Stattdessen befiehlt man ihm zu schießen.« Und nachher kommen die großen Worte. Landgerichtsrat Fritzsche stimmte bei und riet zur Mäßigung. Da sagte Diederich noch bleich und mit einer Stimme, die erschauerte: Das Volk muss die Macht fühlen. Das Gefühl der kaiserlichen Macht ist mit einem Menschenleben nicht zu teuer bezahlt. Wenn es nur nicht ihres ist, sagte Heuteufel. Und Diederich die Hand auf der Brust: Wenn es auch meins wäre. Heuteufel zuckte die Achseln. Während man weiterging, versuchte Diederich, dem Pastor Zillig, mit dem er ein Stück zurückblieb, seine Empfindungen zu erklären. Für mich, sagte er schnaufend vor innerer Bewegung, hat der Vorgang etwas direkt Großartiges, sozusagen Majestätisches, dass da einer, der frech wird, einfach abgeschossen werden kann, ohne Urteil, auf offener Straße. Bedenken Sie, mitten in unserem bürgerlichen Stumpfsinn kommt sowas Heroisches vor. Da sieht man doch, was Macht heißt. Wenn sie von Gottes Gnaden ist, ergänzte der Pastor. Natürlich, das ist es eben. Darum habe ich geradezu eine religiöse Erhebung bei der Sache. Man merkt doch manchmal, dass es höhere Dinge gibt. Gewalten, denen wir alle unterworfen sind. Denn zum Beispiel bei dem Berliner Krawall vorigen Februar, als seine Majestät sich mit so phänomenaler Kaltblütigkeit in den tobenden Aufruhr hinauswagten. Na, ich sage nur... Da die übrigen vor dem Ratskeller stehen geblieben waren, erhob Diederich die Stimme. Wenn damals der Kaiser die ganzen Linden hätte vom Militär absperren und in uns alle hätte reinschießen lassen, immer fester rein, sage ich. Sie hätten Hurra geschrien, schloss Dr. Heuteufel. Sie vielleicht nicht, fragte Diederich und versuchte zu blitzen. Ich hoffe doch, wir empfinden alle national. Der Fabrikant Lauer wollte schon wieder unvorsichtig entgegnen, ward aber zurückgehalten. Statt seiner sagte Kohn: Nun, national bin ich auch. Aber bezahlen wir unsere Armee für solche Witze? Diederich maß ihn. Ihre Armee, sagen Sie? Herr Warenhausbesitzer Kohn hat eine Armee, haben die Herren gehört? Er lachte erhaben. Ich kannte bisher nur die Armee seiner Majestät des Kaisers. Dr. Heuteufel brachte etwas von Volksrechten vor, aber Diederich betonte mit abgehackter Kommandostimme, dass er keinen Schattenkaiser wünsche. Ein Volk, das die straffe Zucht verliere, sei der Verlotterung geweiht. Inzwischen war man im Keller angelangt. Lauer und seine Freunde saßen schon. »Na, setzen Sie sich nicht zu uns?« ward Diederich von Dr. Heuteufel gefragt. »Schließlich sind wir wohl alle liberale Männer.« Da stellte Diederich fest, liberal selbstverständlich. Aber ich gehe in den großen nationalen Fragen aufs Ganze. Für mich gibt es da nur zwei Parteien, die seine Majestät selbst gekennzeichnet haben, die für ihn und die gegen ihn. Und da scheint es mir allerdings, dass an dem Tisch der Herren für mich kein Platz ist. Er vollführte eine korrekte Verbeugung und ging hinüber zu dem leeren Tisch. Ja, das Sohn und Pastor Zillig folgten ihm. Gäste, die in der Nähe saßen, sahen sich um. Eine allgemeine Stille entstand. Mit dem Rausch des Erlebten stieg in Diederich der Plan empor, Sekt zu bestellen. Drüben ward geflüstert. Dann rückte jemand seinen Stuhl. Es war Landgerichtsrat Fritzsche. Er verabschiedete sich, kam an Diederichs Tisch, um ihm, ja das Sohn, und Zillig die Hände zu schütteln und ging hinaus. »Das wollte ich ihm auch geraten haben«, bemerkte ja das Sohn. Er hat die Unhaltbarkeit seiner Lage noch rechtzeitig erkannt. Diederich sagte, eine reinliche Scheidung war vorzuziehen. Wer in nationaler Beziehung ein gutes Gewissen hat, braucht diese Leute wahrhaftig nicht zu fürchten. Aber Pastor Zillig schien betreten. Der Gerechte muss viel leiden, sagte er. Sie wissen noch nicht, wie Heuteufel intrigant ist. Morgen erzählt er Gott weiß welche Gräuel über uns. Da zuckte Diederich zusammen. Dr. Heuteufel war eingeweiht in jenen immerhin dunklen Punkt seines Lebens, als er vom Militär loszukommen wünschte. Er hatte ihm in einem höhnischen Brief das Krankheitsattest verweigert. Er hielt ihn in der Hand, er konnte ihn vernichten. In seinem jähen Schrecken befürchtete Diederich sogar Enthüllungen aus seiner Schulzeit, als Dr. Heuteufel ihn im Hals gepinselt und ihm dabei Feigheit vorgeworfen hatte. Der Schweiß brach ihm aus, umso lauter bestellte er Hummern und Sekt. Drüben bei den Logenbrüdern hatte man sich aufs Neue über den gewaltsamen Tod des jungen Arbeiters erregt. Was das Militär und die Junker, die es befehligten, sich denn einbildeten? Sie benahmen sich ja wie in einem eroberten Land. Und als die Köpfe rot genug waren, verstiegen sich die Herren dazu, für das Bürgertum, das tatsächlich alle Leistungen liefere, auch die Führung im Staat zu verlangen. Herr Lauer wünschte zu wissen, was die herrschende Kaste vor anderen Leuten eigentlich noch voraus habe. Nicht einmal die Rasse, behauptete er, denn sie sind ja alle verjudet, die Fürstenhäuser einbegriffen. Und er setzte hinzu, womit ich meinen Freund Kohn nicht kränken will. Es war Zeit einzuschreiten. Dietrich fühlte es. Schnell stürzte er noch ein Glas hinunter, dann stand er auf, trat wuchtig bis in die Mitte unter den gotischen Kronleuchter und sagte scharf: »Herr Fabrikbesitzer Lauer, ich gestatte mir die Frage, ob Sie unter den Fürstenhäusern, die nach Ihrer persönlichen Meinung verjudet sind, auch deutsche Fürstenhäuser verstehen.« Lauer erwiderte ruhig, beinahe freundlich: »Gewiss doch.« »So«, machte Dietrich. Und er schöpfte tief Atem, um zu seinem großen Schlag auszuholen. Unter der Aufmerksamkeit des ganzen Lokals fragte er: »Und den verjudeten deutschen Fürstenhäusern rechnen Sie auch das eine zu, das ich nicht erst zu nennen brauche?« Triumphierend sagte Dietrich dies, vollkommen sicher, dass nun sein Gegner sich verwirren, stammeln und unter den Tisch kriechen werde. Aber er stieß auf einen nicht vorauszusehenden Zynismus. »Na ja doch«, sagte Lauer. Jetzt war es an Dietrich, die Haltung zu verlieren vor Entsetzen. Er sah umher, ob er denn recht gehört habe. Die Gesichter bestätigten es ihm. Da brachte er hervor, es werde sich zeigen, welche Folgen diese Äußerung für den Herrn Fabrikbesitzer haben werde, und zog sich in leidlicher Ordnung in das befreundete Lager zurück. Gleichzeitig tauchte Jadassohn wieder auf, der verschwunden gewesen war. Man wusste nicht, wohin. »Ich habe dem soeben Vorgefallenen nicht beigewohnt«, sagte er sofort. »Ich stelle dies ausdrücklich fest, da es für die weitere Entwicklung von Bedeutung sein könnte.« Und dann ließ er sich genau berichten. Dietrich tat es mit Feuer. Er nahm es als sein Verdienst in Anspruch, dem Feind den Weg abgeschnitten zu haben. Jetzt haben wir ihn in der Hand. Allerdings, bestätigte Jadassohn, der sich Notizen gemacht hatte. Vom Eingang her nahte auf steifen Beinen ein älterer Herr mit grimmiger Miene. Er grüßte nach beiden Seiten und schickte sich an, zu den Vertretern des Umsturzes zu stoßen. Aber Jadassohn holte ihn noch ein. »Herr Major Kunze, nur ein Wort.« Er redete halblaut auf ihn ein und deutete dabei mit den Augen nach links und rechts. Der Major schien ihm Zweifel. »Sie geben mir Ihr Ehrenwort, Herr Assessor«, sagte er, »dass das tatsächlich behauptet wurde.« Während Jadassohn es ihm gab, trat der Bruder des Herrn Buck herbei, lang und elegant, lächelte unbedeutend und bot dem Herrn Major für alles eine befriedigende Erklärung an. Aber der Major bedauerte: Für eine solche Äußerung gebe es einfach keine Erklärung. Und seine Miene ward von erschreckender Düsterkeit. Trotzdem sah er noch mit Bedauern nach seinem alten Stammtisch hinüber. Da im entscheidenden Moment hob Dietrich die Sektflasche aus dem Kübel. Der Major bemerkte es und folgte seinem Pflichtgefühl. Jadassohn stellte vor: Herr Fabrikbesitzer Dr. Hässling. Dietrichs Rechte und die des Majors drückten einander mit Aufbietung aller Kraft. Fest und bieder blickten die Herren sich ins Auge. »Herr Doktor«, sagte der Major, »Sie haben sich als deutscher Mann bewährt.« Man scharrte mit den Füßen, rückte die Stühle zurecht, präsentierte voreinander die Gläser, und dann durfte man trinken. Dietrich bestellte sofort eine neue Flasche. Der Major leerte sein Glas, so oft es ihm vollgeschenkt wurde. Und zwischen den Zügen versicherte er auch, er stehe, was deutsche Treue betreffe, seinen Mann. »Wenn mein König mich nun auch schon aus seinem aktiven Dienst entlassen hat.« Der Herr Major, erklärte Jadassohn, war zuletzt beim hiesigen Bezirkskommando. Ich habe noch das alte Soldatenherz. Er klopfte mit den Fingern darauf. Und unpatriotische Tendenzen werde ich stets bekämpfen, mit Feuer und Schwert, schrie er und ließ die Faust auf den Tisch fallen. Im selben Augenblick zog hinter seinem Rücken der Warenhausbesitzer Kohn tief den Hut und entfernte sich eilig. Der Bruder des Herrn Buck suchte zuerst noch die Toilette auf, damit sein Verschwinden einen weniger fluchtartigen Charakter trage. »Aha«, sagte ja das Sohn, umso lauter. »Herr Major, der Feind ist aufgerieben.« Pastor Zillig war noch immer beunruhigt. »Heuteufel ist da geblieben, ich traue ihm nicht.« Aber Diederich, der die dritte Flasche bestellte, sah sich höhnisch nach Lauer und Dr. Heuteufel um, die vereinsamt dasaßen und beschämt ihre Biergläser anstarrten. »Wir haben die Macht«, sagte er, »und die Herren dort drüben sind sich dessen bewusst. Sie revoltieren schon gar nicht mehr, weil der Posten geschossen hat. Sie machen Gesichter, als hätten sie Angst, dass sie nun selbst bald drankommen. Und sie kommen auch dran.« Diederich erklärte, dass er wegen der vorhingefallenen Äußerungen eine Anzeige gegen den Herrn Lauer bei der Staatsanwaltschaft erstatten werde. »Und ich werde dafür sorgen«, versicherte Jadasson, »dass die Anklage erhoben wird. Ich persönlich werde sie in der Hauptverhandlung vertreten. Die Herren wissen, dass ich als Zeuge nicht in Betracht komme, da ich den Vorgängen selbst nicht beigewohnt habe.« »Wir werden hier den Sumpf mal trockenlegen«, sagte Diederich, und er fing von dem Kriegerverein an, auf den die treu deutsch- und kaiserlich gesinnten Männer sich vor allem stützen müssten. Der Major nahm eine Amtsmiene an. »Jawohl, er war im Vorstand des Kriegervereins. Man diente seinem König immer noch, so gut man konnte. Er war auch bereit, Diederich zur Aufnahme vorzuschlagen, damit die nationalen Elemente eine Kräftigung erführen. Denn bis jetzt, das durfte man sich nicht verhehlen, überwogen auch dort die leidigen Demokraten. Man nahm, nach der Meinung des Majors, behördlicherseits zu viel Rücksicht auf die in Netzig gegebenen Verhältnisse. Er selbst würde, wenn er zum Bezirkskommandanten ernannt worden wäre, den Herrn Reserveoffizieren bei den Wahlen auf die Finger gesehen haben. Dafür garantierte er. Aber da mein König mir die Möglichkeit leider genommen hat...« Diederich schenkte, um ihn zu trösten, frisch ein. Während der Major trank, beugte Jadasson sich zu Diederich und raunte, glauben Sie ihm kein Wort, er ist ein schlapper Hund und kriecht vor dem alten Buck. Wir müssen ihm imponieren. Diederich tat dies sofort. Ich habe nämlich mit dem Herrn Regierungspräsidenten von Vulko bereits formelle Verabredungen getroffen. Und da der Major die Augen aufriss, nächstes Jahr, Herr Major, sind die Reichstagswahlen. Da werden wir Gutgesinnten schwere Arbeit haben. Der Kampf beginnt schon. Los, sagte der Major ingrimmig. Prost, Prost, sagte Diederich. Aber, meine Herren, mögen die subversiven Tendenzen im Lande noch so stark sein, wir sind stärker, denn wir haben einen Agitator, den die Gegner nicht haben, und das ist seine Majestät. Bravo! Seine Majestät hat für alle Teile seines Staates, also auch für Netzig, die Forderung aufgestellt, dass die Bürger endlich aus dem Schlummer erwachen mögen. Und das wollen wir auch. Ja, das Sohn, der Major und Pastor Zillig bekundeten ihre Wachheit, indem sie auf den Tisch schlugen, Beifall riefen und einander zutranken. Der Major schrie, zu uns Offizieren hat seine Majestät gesagt, dies sind die Herren, auf die ich mich verlassen kann. Und zu uns, schrie Pastor Zillig, hat er gesagt, wenn die Kirche der Fürsten bedürfen wird. Man durfte allen Zwang ablegen, denn der Keller hatte sich längst geleert. Lauer und Heuteufel waren ungesehen entkommen und in den hinteren Bogengewölben brannte schon kein Gas mehr. Er hat auch gesagt, Diederich blies die Backen feuerrot auf, der Schnurrbart stieß ihm in die Augen, aber dennoch blitzte er fürchterlich. Wir stehen im Zeichen des Verkehrs, und so ist es auch. Unter seiner erhabenen Führung sind wir fest entschlossen, Geschäfte zu machen. Und Karriere, krähte Jadasson. Seine Majestät hat gesagt, jeder, der ihm behilflich sein will, ist ihm willkommen. Will das jemand vielleicht auf mich nicht mitbeziehen? Fragte Jadasson herausfordernd, mit blutig leuchtenden Ohren. Der Major brüllte wieder, und mein König kann sich todsicher auf mich verlassen. Er hat mich zu früh weggeschickt. Als ehrlicher deutscher Mann sage ich es ihm laut ins Gesicht. Er wird mich noch einmal bitter nötig haben, wenn es losgeht. Ich denke nicht daran, den Rest meines Lebens bloß noch mit Knallbonbons zu schießen auf Vereinsbällen. Ich war bei Sedan,